Ich bin der pure Wahnsinn und teuflisch gut aussehen. Du hast Rap in deinem Blut, nein, ups, das war nur AIDS. Du bist in der Pubertät, machst auf hart, solange es geht. Doch ein Drive-By regelt das, ich fahr im Beamer vor. Okay, okay, okay, hänge nur rum, mach den ganzen Tag Tracks. Yeah, yeah, begehe in den Mord, doch bin dabei relaxed. Yeah, yeah, Isaac und ich, schätze, wir sind die Chefs. Okay, okay, plus 300 Kills, ich bin Johnny Gat. Bodybag, Bodybag, deine Crew, sie ist ein Running Gag. Running Gag, Running Gag, ich packe sie in den Bodybag. Bodybag, Bodybag, deine Crew, sie ist ein Running Gag. Running Gag, Running Gag, ich packe sie in den Bodybag. Drogenopfer hören deine Mucke, das ist schön, aber live bei dir nix los, haben die grad nix zu ziehen, yeah. Du bist der Shit? Das glaube ich nicht, Du bist ne Bitch, ja, das scheint zu stimmen. Ich bin ein Classy G, ich habe die Tommy Gun und sie schießt. Du bist das Ziel, denn du bist wack und aus Berlin. Ich zöger nie, rip deine Beute und ich flieh nach Tahiti, wo ich dann Unmengen verdien. Bodybag, Bodybag, deine Crew, sie ist ein Running Gag. Running Gag, Running Gag, ich packe sie in den Bodybag. Bodybag, Bodybag, deine Crew, sie ist ein Running Gag. Running Gag, Running Gag, ich packe sie in den Bodybag. Bodybag, Bodybag, deine Crew, sie ist ein Running Gag. Running Gag, Running Gag, ich packe sie in den Bodybag. Bodybag, Bodybag, deine Crew, sie ist ein Running Gag. Running Gag, Running Gag, ich packe sie in den Bodybag.